Schöne Grüße an die Hörer des Welfare-Radios aus Marbella. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Still got base, time knocks in the complete defense. Brilliant stuff! All is got in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, Freunde des Wölferadios. Willkommen zur ersten Ausgabe in 2018. Und ja, ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Frohes Neues an dieser Stelle nochmal. Und wir beschäftigen uns natürlich mit dem Auftakt in der Rückrunde. Ist der VfL gut gerüstet? Darüber spreche ich mit Andreas Pahlmann von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Und über das Spiel gegen den BVB, da rede ich mit TV-Journalist Christoph Böckamp. Königstransfer. Volle Granate, Renato, Renato, volle Granate. Ja, Renato ist da. Kurz die Gitarre wegstellen. Der uns das Außenstürmer- oder Flügelproblem löst. Hat sich auch schon bei seiner Vorstellung ganz gut präsentiert. Scheint so auch ein bisschen die Eigenschaften, Arbeit, Fußball und Leidenschaft zu verkörpern. Und was er so gesagt hat in der Pressekonferenz, da hören wir mal kurz rein. Ja, der Kontakt war schon im Sommer mal da mit Olaf Rebbe und da hat es nicht geklappt und war im ersten Moment auch ein bisschen enttäuscht, weil VfL Wolfsburg ist nicht einfach ein Verein, denke ich, in Deutschland. Das war mir auch bewusst und da habe ich vielleicht ein bisschen nachgetrauert, weil wäre ein Lief Chance gewesen und dann kam es der Winter und das wurde wieder konkret und dann ging alles eigentlich sehr schnell von einem Tag zum anderen. Ja, das klingt auch schon mal gut bei seiner Vorstellung, sowas zu sagen über den neuen Verein, dass man da hinterher getraut hat, als es bisher nicht geklappt hat. Das ist so, als könnte da ein Spieler tatsächlich Bock haben auf den Verein. Müssen wir ja nach den Gegebenheiten der Vergangenheit, ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Einschätzungen, aber das klang erstmal alles positiv und alles gut und ja, jetzt geht es darum, kann er spielen, wann kann er spielen, wie fit ist er, reicht schon für die Bundesliga und wird er dann derjenige sein, der uns dann auch tatsächlich hilft. Das sind alles so Fragen, die dann auch in der Zukunft liegen und ich bin auch mal gespannt, wie die Mannschaft, das war ja so eins der Themen auch der letzten Tage, aus der Winterpause rauskommt, das Trainingslager in Marbella ist rum und ja, von dort haben die Fans, die mitgereist waren, einige Eindrücke mitgebracht und auch gesagt, wie sie es fanden und ob die Mannschaft tatsächlich schon so weit ist, unter anderem in Dortmund dann zu bestehen oder die Rückrunde erfolgreich zu gestalten. Und dann haben sich natürlich auch die Verantwortlichen geäußert. Der Kollege Ostfriesen-Wolf war fürs Wölferradio quasi mit vor Ort und hat auch dann mal den Trainer Martin Schmidt und Sportdirektor Olaf Rebbe einvernommen. Wir hatten ein gutes Trainingslager, 7-8 Mal gut trainiert, 2-mal gewonnen, einen schönen Teamabend gehabt, alles gut. Jetzt kommen wir heim und werden Vollgas geben gegen Dortmund am nächsten Sonntag. Ja, wir haben eine super Zeit gehabt in Marbella. Im Marbella Football Center bietet uns tolle Rasenplätze. Wir haben jetzt 2 Plätze zur Verfügung gehabt, kurzen Weg zum Hotel. Ja, haben einen tollen Fanabend gehabt mit unseren Fans, die uns hier zahlreich begleitet haben. Und alles in allem kann man ein positives Fazit ziehen, dass die Bedingungen waren top. Ja, soweit die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg. Das klingt auch alles gut. Ist ja auch wichtig und richtig, ein bisschen gute Stimmung zu machen. Ich meine, gut, können ja jetzt auch nicht sagen, war scheiße im Trainingslager. Fragt man natürlich sofort, warum fährt man da überhaupt hin? Aber das drückt sich, glaube ich, aus. Also Martin Schmidt hat richtig Tempo auch in der Stimme gehabt und Olaf Rebbe war bemüht, das auch sehr sachlich zu analysieren in die Richtung von wegen, was man da für gute Bedingungen vorgefunden hat. Das ist alles in Ordnung. Ich glaube, da hat man einen guten Grundstein gelegt, aber jetzt gilt es natürlich dann auch, dann entsprechend den Worten Taten folgen zu lassen. Und natürlich interessiert mich dann auch immer von den angesprochenen Fans, die da mit waren, wieder auch dann zahlreich und sich das angeschaut haben, da mal die Meinung zu hören, wie sie es denn fanden, weil der Eindruck könnte ja vielleicht nochmal anderer sein oder vielleicht auch nicht im besten Fall. Und das hören wir uns auch jetzt mal an. Genau. Ja, das Trainingslager jetzt in Marbella hat mir ziemlich gut gefallen. Der Eindruck zur Mannschaft ist ein sehr positiver, also insbesondere, dass unser Trainer versucht, so gerade die jungen Spieler neu einzubauen. Das gefällt mir sehr positiv. Man merkt, dass natürlich noch nicht alles so funktioniert, wie es vielleicht funktionieren müsste, aber dafür ist ja auch so ein Trainingslager da. Also man hat festgestellt, wir haben viel auf Spielzüge gespielt, haben auch in den beiden Testspielen gegen St. Pauli und Dresden ein bisschen was ausprobiert, auch jetzt zur Halbzeit einen ganzen Mannschaftswechsel gemacht. Und was mir gefallen hat, dass die Truppe einfach das Angriffsspiel ausprobiert und insgesamt auch immer wieder wirklich versucht, nach vorne zu gehen, also über die Außen stark gekommen, sag ich mal. Mir hat es auch sehr gut gefallen, wie sich Elvis und Luca integriert haben. Also ein sehr positiver Eindruck insgesamt. Ich fand das Trainingsjahr sehr gut. Die Gruppendynamik bei uns war gut. Man konnte sich sehr gut austauschen. Wir hatten viel Spaß miteinander. Die Umgebung war sehr schön. Man konnte einiges erleben. Nach Gibraltar fahren, Malaga, Marbella. Es war deutlich besser von den Gegebenheiten wie in La Manga. Einziger Kritikpunkt, man kam an die Spieler nicht so ran wie in La Manga, weil die Mannschaft mit dem Bus immer zum Trainingsplatz gefahren ist und die Spieler dann es eilig hatten, nach dem Training wieder ins Hotel zu fahren. Ansonsten macht die Mannschaft einen ordentlichen Eindruck. Die Mannschaft hat sehr akribisch gearbeitet. Man sah, dass Feuer in der Mannschaft drin ist. In den Testspielen gegen St. Pauli und Dynamo war aber aufgefallen, dass wir immer noch zu oft im Spielaufbau Fehler drin hatten und so unnötige Gegenangriffe eingeleitet haben. Ja, das habe ich auch so gesehen, um es gleich mal aufzugreifen, dass wir insbesondere in der Rückwärtsbewegung und vor allen Dingen, wenn der Gegner dann auch mit diagonalen Pässen operiert hat, die Abwehr sehr auseinandergezogen wurde und dass dann auch sehr viele Chancen des Gegners auch zugelassen worden sind. Das kann Martin Schmidt nicht gefallen haben. Klar, Mannschaften wurden durchgewechselt und durchgewürfelt und hast du nicht gesehen. Das muss man, glaube ich, so in einem Trainingslager auch machen. Nichtsdestotrotz ist das so ein Punkt, wo ja Arbeitsbedarf ist aus meiner Sicht und auf der anderen Seite auch noch die Geschichte mit dem Spielaufbau. Da habe ich auch sehr viele Ballverluste gesehen. Also da hat man gerade sich dann im Aufbauspiel den ein oder anderen Fehlpass zu viel geleistet aus meiner Sicht. Und das wird, glaube ich, eine Mannschaft, insbesondere Borussia Dortmund oder wie Borussia Dortmund, dann auch bestrafen. Was mir aber gefallen hat, gerade auch in der Einschätzung der Fans, das war auch alles sehr positiv. Gerade auch der Satz, da bei der Mannschaft, da ist Feuer drin und wie gearbeitet worden ist. Das sind alles so Geschichten, die finde ich erstmal gut. Das klingt gut, das macht Lust. Ich bin ja auch schon so ein bisschen heiß, hört da vielleicht auch so an meiner Stimme. Also ich bin heiß auf den Auftakt und den Rückrundenauftakt der Bundesliga und hoffe, dass unsere Wölfe ein bisschen besser unterwegs sind, als es dann auch in der Vorrunde teilweise der Fall war. Wir haben ja oft nicht verloren, muss man ganz ehrlich sagen, aber richtig zufrieden ist dann auch keiner, insbesondere mit den vielen Unentschieden, und richtig raus aus dem Gröbsten bist du auch noch nicht. Aber genau diese Situation möchte ich auch jetzt gerne besprechen mit meinem ersten Gast. Der Libero. Und das ist fast schon traditionell zu Beginn einer Runde, entweder hin oder rück, der Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Hallo Andreas Pahlmann. Hallo Lenny. Wie gut gerüstet siehst du denn den VfL für die Rückrunde? Na, das ist ja mal ein bisschen schwierig, aus dem, was in einer Vorbereitung passiert, sei es auf eine Hin- oder auf eine Rückserie, dann die Schlüsse zu ziehen, was dann werden wird. Wir hatten schon tolle Vorbereitungen und dann ganz maue Starts. Und wir hatten schon Vorbereitungen, in denen wir uns alle viel Sorgen gemacht haben. Und dann ging der Start doch ziemlich gut los. Es war eine sehr, sehr kurze Vorbereitung für alle Vereine. Von daher wird sich gar nicht so viel geändert haben. Auch transfermäßig ist es gar nicht so wild gewesen. Insgesamt in der Liga, auch beim VfL nicht, der relativ unverändert in die Rückrunde gehen wird. Außer natürlich, dass mit Mario Gomez da eine prominente und wichtige Figur fehlen wird. Die Aufgabe zum Start ist halt relativ schwierig in Dortmund. Das ist das, was man ein bisschen Sorgen machen darf, dass es gleich so mit so einem Kracherspiel losgeht, mit einem Gegner, der, glaube ich, nicht nur fußballerisch sehr stark, sondern auch sehr hoch motiviert in die Rückrunde gehen wird. Von daher, das darf so ein bisschen Bauchschmerzen machen. Ansonsten ist der VfL wahrscheinlich auch in der Rückrunde so ein bisschen so eine Wundertüte, wie er auch in der Hinrunde war. Zu Mario Gomez und den ganzen Umständen drumherum, da kommen wir natürlich gleich nochmal. Ihr hattet aber auch Leute im Trainingslager mit dabei, die natürlich beobachtend hingeschaut haben. Wie bewertet ihr das? Was habt ihr da entsprechend wahrgenommen? Na, es war ein bisschen anderes Trainingslager als sonst. Und du normalerweise dann sagst, okay, du hast eine längere Pause, du machst nochmal Grundlagen, du arbeitest nochmal ein bisschen was auch. Aufs körperlich ging es da mehr darum, nochmal zusammen zu sein, dich ein bisschen einzuschwören, auch auf die Rückrunde. Du kannst nicht mehr so viel im Grundlagenbereich machen, weil durch die kurze Winterpause das Trainingslager dann auch sehr, sehr dicht wieder rangeht an die ersten Spiele, die dann kommen werden. Die Mannschaft macht denselben Eindruck wie den sie gemacht hat, als wir in die Winterpause gingen. Und das war halt auch noch nicht so viel Zeit dazwischen. Von daher glaube ich nicht, dass da eigentlich jetzt ganz wesentliche Dinge geändert haben. Martin Schmidt hat die Zeit nochmal genutzt, auch die Mannschaft ein bisschen besser kennenzulernen, auch die Charaktere ein bisschen besser kennenzulernen, auch mal so außerhalb von Spielstress und Spielvorbereitung alle Spieler zusammen zu haben. Das hatte er ja in der Zeit, wo er hier ist, noch nicht. Also die sind ein bisschen zusammengerückt, das ist okay. Sie haben sich auch mal ordentlich angegeigt, wie in der Szene, als sich die Martha da den Elfer schnappen wollte und man ihn nicht ließ und es ein bisschen Wortgefecht hinterher gab. Das ist auch gar nicht schlecht, das ist auch vielleicht auch ein reinigendes Gewitter und das ist vielleicht auch in einer Fußballmannschaft ganz normal, das sollte man auch nicht so überbewerten. Ich glaube, atmosphärisch ist alles in Ordnung. Was das fußballerisch dann am Ende bringt, kann man wirklich erst sagen, wenn wir die Spiele gesehen haben. Die Testspiele waren okay, Zweitligisten, beides waren Siege, nicht überbewerten, aber es ist auch nichts passiert, was einen erschrecken müsste. Und naja, der VfL darf durchaus guten Mutes in die Rückrunde gehen, auch wenn er genau weiß, dass vor allem das erste Spiel sehr, sehr schwer wird. Wir haben ja eben Olaf Reppe und Martin Schmidt gehört zur Situation im Trainingslager oder letztendlich, wie man das bewertet. Die beiden haben aber auch gesagt, dass man wenig am Kader machen wird, also sprich, man vertraut der Mannschaft, man geht nicht von großen Transferaktivitäten aus. Jetzt kam dann doch noch Renato Steffen dazu. Wie sind da eure Informationen? War es das? Gibt es noch weitere Sachen, wo man weiß, da kommen vielleicht Spieler oder auch es müssen noch welche den Verein verlassen? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so falsch ist, was dann Olaf Rebbe auch schon eingangs der Winterpause gesagt hat, dass es also nicht so wahnsinnig viel Veränderungen geben wird. Klar, Mario Gomez ist weg, der wird nicht 1:1 ersetzt. Da vertraut man darauf, dass der Kader für die Mittelstürmerposition genug hergibt. Ein Kandidat, der vielleicht noch nach Frankreich zurückkehren könnte, ist PSG Ntep. Das könnte sich sicherlich noch ergeben. Im Flügelstürmerbereich hat der VfL ja geguckt, was man machen kann. Das ist jetzt aber keine große Veränderung, die jetzt irgendwie die Spielstatik oder so irgendwas stark beeinflussen dürfte. Klar, ohne Gomez spielst du offensiv anders, aber du holst jetzt nicht 1, 2, 3, 4 Spieler, die ganz entscheidende Positionen besetzen und auf die du das Spiel abstimmen müsstest. Das würde jetzt auch keinen Sinn machen bei einer so kurzen Winterpause. Jetzt hast du Mario Gomez schon wieder angesprochen. Diesmal tue ich dir den Gefallen. Ja, das ist tatsächlich natürlich, man muss sagen, es ist sehr viel gleich geblieben im Vergleich mit der Hinrunde, was Kader angeht, was wahrscheinlich auch die Art angeht, wie die Mannschaft Fußball spielen wird, außer das Thema Mario Gomez. Natürlich ist das ein sehr spezieller Typ Stürmer gewesen, auf den du das Spiel abstimmen musst. Das hat aber auch größtenteils nicht besonders gut geklappt. Es gab ein paar Ausnahmen. Deswegen ist das jetzt auch kein so wahnsinnig großer Faktor. Deswegen ist es schon, wenn man sich jetzt überlegt, wo steht der VfL im Vergleich mit der Hinrunde, ja, im Grunde ist nicht viel anders, außer dass Mario Gomez weg ist. Deswegen kommt man, wenn man ausblicken will auf das, was da kommen mag, die nächsten Wochen natürlich auch immer auf ihn. Dann lassen wir das Sportliche mal beiseite und kommen zu der Frage, wer soll denn Mario Gomez als Führungspersönlichkeit oder als Führungsperson, Führungsspieler ersetzen? Die Wok Origi hat es ja nochmal gesagt, als Mensch habe man ihn geliebt. Ja, dann gab es diese Geschichte um seinen Abschied, dass er sich dann nochmal ja, gemüßigt gefühlt hat, sogar noch ein Abschiedsvideo an die Fans zu drehen und Sachen richtig zu stellen. Aber wer soll ihn denn dann führungsmäßig überhaupt dann ersetzen? Also fangen wir mal mit Letzterem an, dass seine Aussagen da im Kontext von wegen zu viele Schulterklopfer, wer das im Kontext richtig gesehen und richtig lesen konnte, der wird verstehen, dass man da auch keinen großen Bohai drum hätte machen müssen. Das war keine Nummer, die ich jetzt besonders schlimm fand oder tragisch fand oder wo ich irgendwie fand, dass man sich als Wolfsburger da an der Ehre gekränkt fühlen sollte. Da ist es okay, dass er es nochmal klarstellt, ist gut, ist dann aber auch erledigt und keine große Nummer. Sportlich, klar, mit Origi bist du variabler im Spiel nach vorne. Normalerweise sollte das funktionieren. Origi selber spielt auch lieber in der Mitte als auf außen. Von daher ist es auch gut für ihn. Nochmal einen kleinen Motivationskick. Dahinter lauern die Matar und Osimhen, die das auch gerne machen möchte, wo man auch hoffen darf, dass sie nochmal einen Schritt nach vorne machen. Alles gut. Was die Figur Mario Gomez angeht, auch in der Außenwirkung, das ist natürlich ein riesengroßer Verlust. Vielleicht gar nicht so sehr hier in Wolfsburg, aber für die gesamte Wirkung des Vereins nach außen, denn war natürlich Mario Gomez immer erstens ein wichtiges Sprachrohr und für viele, die von außerhalb auf VfL Wolfsburg geguckt haben, war Mario Gomez halt auch jemand, an dem man gut Geschichten aufhängen konnte, an dem man was erzählen konnte über den VfL Wolfsburg. Und von daher wird er da schon fehlen. Was ich halt so bemerkenswert finde, ist, dass natürlich der Verein ihn auch so ein bisschen als Aushängeschild selber gesehen hat und auch versucht hat, sportlich ihn vernünftig darzustellen. Martin Schmidt hat ihn vor ein paar Wochen nochmal gelobt, seine Laufwege und dass er auch ein wertvoller Spieler ist, wenn er keine Tore schießt. Und dann so einen Spieler quasi von heute auf morgen, zumindest für die öffentliche Wirkung, abzugeben, ist das schon irgendwie komisch und fühlt sich irgendwie ein bisschen schief an. Wer wird denn Kapitän? Ja, also ich glaube, es kriegt dann Maxi Arnold keinen Weg vorbei. Weil ich einfach auch die Alternativen nicht sehe. Also zum einen ist er für mich der richtige Typ dafür. Er hat bei der U21 EM gemacht. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass irgendein anderer sich da wahnsinnig aufdrängen würde. Natürlich kann man sagen, der Haag hat viel Erfahrung. Aber er ist auch erst ein halbes Jahr da. Und ich glaube, so jemand wie Maxi Arnold zum Kapitän zu machen, hätte auch so ein bisschen Außenwirkung einfach. Dass man halt sagt, okay, das ist eine Identifikationsfigur. Mit denen sind wir in Wolfsburg nicht so wahnsinnig reich gewegnet gewesen die letzten Jahre. Und da wollte man jemanden noch aufbauen und die Verantwortung nehmen. 19 Punkte, dazu das schwere Auswärtsspiel in Dortmund hast du angesprochen. Die anderen Spiele sind aber auch nicht bequem. Also ich finde, danach hast du ein Programm, wo du Mannschaften auf Augenhöhe hast und gegen die solltest du mit der Anspruchshaltung, die du als VfL Wolfsburg hast, gewährten Mittelfeldplatz, solltest du da Punkte einfahren. Also wenn man das Dortmund-Spiel weglässt, finde ich das Auftragsprogramm eigentlich ganz dankbar. Nur der Anfang ist halt scheiße schwer. Das heißt, der VfL dürfte auch gut in die Rückrunde kommen. Er sollte gut in die Rückrunde kommen. Er sollte sich, falls es den Rückschlag geben sollte am ersten Spieltag der Rückrunde in Dortmund, was ja auch nicht zwingend sein muss, weil es auch mal überraschen wird, sollte er danach aber wahrscheinlich aus den nächsten 4 Spielen seine 9 Punkte sammeln, um in das ruhige Fahrwasser zu kommen, das er sich für diese Saison wünscht. Letzte Frage. Ein Rechenprogramm oder ein Computerprogramm hat ausgerechnet, dass der VfL am Ende der Saison auf Platz 12 landen wird. Was sagt das Rechengenie Andreas Pahlmann? Ich war ein Rechnen immer ganz schlecht. Rechnen ging noch. Als die höhere Mathematik dann kam, da wurde es eng. Es hängt ja auch davon ab, am Ende 12. ist ja schön und gut, aber du kannst ja auch 12. werden und trotzdem bis zum 33. Spieltag zittern müssen. Das wäre nicht so toll. Du kannst aber auch relativ schnell gesichert sein und dann die Saison auströdeln lassen und am Ende 12. werden. Letzteres würde ich kaufen, ersteres hätte ich nicht so gern. Und damit sprichst du wahrscheinlich allen VfL-Fans aus dem Herzen. Das war Andreas Pahlmann, Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, traditionell zur Gast, wenn es wieder losgeht mit einer Hin- oder Rückrunde hier im Wölferadio. Und ich danke dir für das Gespräch. Ja, sehr gern. Kurzpassspiel. Ja, kuriose Nummer aus China haben wir gehört, nämlich dort gab es ein Pärchen, was ja ein Kind erwartet hat und die haben das Kind Giesing genannt, weil sie große 1860 Fans sind und ja, nach dem entsprechenden Stadtteil haben sie dann ihr Kind benannt. Das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Ich habe mich schon gefragt, was kommt als... Der kleine Volkspark möchte bitte aus dem IKEA Bälleparadies abgeholt werden. Überall in den Trainingslagern lief es besonders glatt. So ist bei Bundesligist Werder Bremen eine Panne passiert. Nämlich der Busfahrer hat die Werder-Profis zum falschen Flughafen gefahren. Ja, kann ja mal passieren. Gab auch ein bisschen Ärger deswegen. Nur einer hat sich gefreut. Max Kruse hatte da neulich in der Taxischlange mal eine Geldtasche liegen lassen. Heiko Herrlich hat ja in Gladbach so eine ominöse Schwalbe gemacht und ist jetzt wegen Unsportlichkeit vom DFB verknackt worden. Ich glaube, 12.000 Euro oder was muss er bezahlen. Ja, ganz ehrlich, lieber Heiko Herrlich, wenn du mal lernen willst, wie man ungestraft mit Schwalben davonkommt, dann frag doch mal Arjen Robben. Kombinationsspiel. Ja, und über das Spiel gegen den BVB in Dortmund, darüber spreche ich mit meinem Experten fürs Wölfe Radio, dem TV-Journalisten und ja Inhaber einer Dauerkarte auf der Südtribüne, Christoph Bökamp. Grüß dich, Abend. So sieht's aus, Abend. Ja, Aubameyang, ist er noch da eigentlich? Er ist noch da, er ist, glaube ich, sogar auch mit den Mannschaftskollegen im normalen Flugzeug. zurück nach Dortmund geflogen und nicht im Privatjet. Wäre ja alles möglich gewesen. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Alle schreiben ihn schon weg, aber ich glaube, er bleibt noch ein bisschen. Also ich sehe jetzt nicht, dass er in 2 Tagen in China ist. Ja, wegschreiben ist gut. Also es gab auch eine Fanabstimmung, was ich gelesen habe. Also die Dortmund-Fans, gibt es sehr viele, die ihn gerne verkaufen möchten. Ja, ich kenne allerdings wenige, muss ich sagen. Also ich glaube das auch. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das so ist. Ich habe mich auch ein paar Mal in der Hinrunde gefragt, boah, was steht der da lustlos auf dem Platz? Aber Hand aufs Herz, der stand auch lustlos teilweise auf dem Platz, wenn er mal 4 Stück gemacht hat. Den siehst du halt manchmal 60, 70 Minuten nicht. Aber dann tritt er halt an und ist eiskalt vom Tor und das reicht im Grunde genommen dann auch. Und ja klar, wenn es nicht läuft, dann gucken alle drauf, wieso schlurft er dann nur so durch die Gegend. Aber wenn du halt irgendwie ständig gewinnst, dann ist alles in Ordnung. Also ich finde, es ist nicht so wild mit ihm, wie es jetzt aufbereitet worden ist. Klar, das mit der Familie im Hotel, im Trainingslager, das war eine kuriose Geschichte. Aber dass es jetzt so aufgebauscht wurde, ist für mich so, ja, nicht Sommerloch, sondern eher so Winterloch. Ne? Winterpause, es gibt eine Menge Zeitungsseiten zu füllen, aber keine Nachrichten. Und da waren halt irgendwie Aubameyangs Familie, die sich auch noch medienmäßig sehr galant auf dem Balkon des Mannschaftshotels fotografiert hat, nicht gerade sehr klug. Die haben dann natürlich echt die Steilvorlage geliefert für die Geschichte. Ne? Ja, das ist halt trotzdem ganz interessant. Also Aubameyang hat ja so diese latente Unruhe, die man so beim BVB verspürt, sozusagen auch nochmal angeheizt. Da hat dann auch Marcel Schmelzer sich geäußert und ist dafür von Sokratis gerügt worden, also öffentlich gerügt worden, dass sich Schmelzer öffentlich über Aubameyang beschwert hat. Also das ist ja irgendwie, erklär mir das mal, wie ist denn da so gerade die Stimmung? Ich glaube, also auch wenn ich jetzt nicht so nah an der Mannschaft dran bin, aber man hört es doch immer wieder, dass du schon eine Grüppchenbildung hast. Und das ist natürlich gerade bei einem Konstrukt wie Borussia Dortmund, wo es halt seit der 2011er Meistermannschaft im Grunde genommen, alle erinnern sich daran, wie es damals war. Ne? Es waren wirklich noch so klassisch 11 Freunde. Alle haben sich total lieb gehabt. Alle zusammen haben totalen, bedingungslosen Vollgasfußball füreinander gespielt. Also haben sich wirklich für den Mitspieler, wenn der den Kopfball verloren hat, den Arsch aufgerissen und haben den Ball noch abgelaufen. Das war so, wie man sich das einfach erhofft in Dortmund. Das ist so die Blaupause dafür, wie es sein sollte. Ich glaube, das erhofft man sich überall. Ne? Nur es ist ja auch so ein bisschen so der, ich glaube, in Dortmund besonders wichtig, dass du dieses Publikum einfach mitnimmst. Es ist sehr, sehr begeisterungsfähig. Also ich glaube, es ist auch nicht schwer, die 80.000 in Wallung zu bringen im Westfalenstadion. Aber das geht halt nicht mit, die Null muss stehen. Und das ist so die Geschichte. Meiner Meinung nach würde so ein Fußball Borussia Dortmund momentan mehr Punkte aufs Konto bringen, als zu sagen, hey, wir haben super Leute vorne, die schießen Tore ohne Ende. Weil wir haben gesehen, ja, kann sein, wie zum Beispiel gegen Leipzig, aber dann kriegt er hinten noch mehr rein. Also ich erhoffe mir so ein bisschen von Stöger, dass er diese Gruppenbildung, dass er das schafft, dass er die Mannschaft so ein bisschen zusammenführt. Er hat jetzt wohl auch so einen Soziologen dabei, der sich das gerade anguckt. Keine Ahnung, wie weit er ist mit seiner Urteilsfindung. Aber ich drücke ihm da wirklich die Daumen, dass er das hinkriegt, dass er aus den Alteingesessenen, also diese Kloppo-Jahre noch mitbekommen haben, Schmelzer zum Beispiel, Nuri Sahin, also dieses Gerüst, dass er die und die auch guten Spieler, die in den Jahren danach dazugekommen sind, wirklich zu einer Einheit zusammenschweißen kann. Weil wenn wirklich alle an einem Strang ziehen, ist das, und da erzähle ich jetzt nichts Neues, echt ein enorm ausgeglichener und super stark besetzter Kader. Nichtsdestotrotz, die Unruhe, dann die Geschichte mit dem Anführungsstrichen gescheiterten Experiment mit Bosch, nachdem ja der Vorstand oder die Vorstandsetage Tuchel mehr oder weniger rausgelobt hat, in Anführungsstrichen zum Schluss. Hat das Spuren hinterlassen? Sind da Watzke, Zorc vielleicht auch angezählt in so einer Situation dann? Also bei mir sind sie es nicht. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass der ein oder andere denkt, oh, jetzt sind sie vielleicht so langsam im Spätherbst ihrer Karriere beim BVB angekommen. Also ich finde, Aki Watzke ist sowieso nie vom Sockel zu stürzen wegen der Geschichte 2005. Also er gehört einfach zu den Leuten, zu den wenigen Leuten, die es damals geschafft haben, den eigentlich schon mausetoten Verein zu reanimieren und dann Wahnsinn ein paar Jahre später übers Mittelfeld bis zur Meisterschaft zu führen. Das ist einfach unerreicht und dafür werden ihnen die Leute ewig dankbar sein. Und ja, wenn du überlegst, wie lange Susi Zorc jetzt schon seinen Job macht, da gibt es andere, die haben im Laufe der Zeit schon eine Menge mehr Fehler oder Fehleinkäufe gemacht. Und ich sehe auch, habe ich ja gerade gesagt, meiner Meinung nach hat Dortmund einen super ausgeglichenen, extrem starken Kader. Es hat einfach nicht gepasst mit dem Trainer, dass er aus den Jungs, die da sind, auch das Maximum rausgekitzelt hat. Ja, ich finde es jetzt alles ein bisschen, also ich gebe dir insofern recht, es ist schon ein bisschen komisch, dass jetzt plötzlich nochmal ein neuer Trainer da ist. Es gibt ja Leute zum Beispiel, die sagen, ja, wenn man jetzt Aki Watzkes schaffen, nüchtern betrachtet, hat er eigentlich außer Klopp nicht so richtig gute Trainer an Land geholt. Ne? Also Tuchel, klar, der war erfolgreich, aber den mochte Aki Watzke selber nicht. Bosch war es offensichtlich auch nicht, denn er kannte mehr oder minder nur ein Programm, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und naja, was wir davor hatten, war ja jetzt auch nicht so berühmt mit Röber und Doll. Also ja, im Grunde genommen überstrahlt Klopp halt alles, was davor und danach nicht so dolle war. Ich sag's aber nochmal, für mich sind die nicht angezählt. Der Kollege Stöger, hast ja eben schon mal kurz angerissen, hat er denn was reißen können in der kurzen Zeit, die er da ist? Und wie ist denn so überhaupt der Leistungsstand der Mannschaft? Das ist für mich immer so ein bisschen von außen schwer zu beurteilen. Ja, es ist auch wirklich eine gute Frage. Also dadurch, dass dieses Trainingslager jetzt ja irgendwie so eine Geschichte mit viel Schatten sein war, weil hinten raus ja so viele Spieler krank waren, irgendwie ne, Magen-Darm hatten und du dich jetzt wunderst. Es lief ganz schon flüssig. Ja, es lief. Ja, nee, nur an einem Örtchen, aber nicht am Spielfeld. Die Geschichte ist einfach, du hast so eine kurze Winterpause. Du gehst als ein Verein in die Winterpause, der wahrlich keine brillante Hinrunde gespielt hat. Also im Grunde genommen so als gefühlter Krisenclub. Möchtest also mit einem neuen Trainer, der erst kurz vorher gekommen ist, das Ruder rumreißen und die Zeit nutzen, neue Spielzüge, neue Laufwege einzutrainieren, vielleicht auch nochmal klare Ansagen zu machen, wie der Fußball in der Rückrunde auszusehen hat. Und dann hast du sowieso nur so ein kurzes Trainingslager. Und da fallen dann nochmal Leute aus, ne? Zwei verletzungsbedingt und die anderen dann halt teilweise durch Magen-Darm. Die sind jetzt bestimmt rasch wieder da, aber so richtig, also außer, was ich jetzt sage, was ich total klasse finde, ist, dass Piszczek offensichtlich wieder so richtig im Saft steht und so richtig zurück ist. Und das wird der Mannschaft echt gut tun, denn über seine Seite da hinten ist viel daneben gelaufen in der Hinrunde. Also von ihm erhoffe ich mir eine Menge und natürlich ist es super, dass alleine Marco Reus schon wieder auf dem Platz steht und mit dem Ball trainiert. Das kann auch schon einiges bewegen. Keine Ahnung, wann er wieder einsteigt. Also das sind alles positive Zeichen und ich glaube, dass Stöger mit seiner ruhigen Art vielleicht auch echt guten Anklang bei der Mannschaft findet. Aber ich wünsche mir, dass er vor allen Dingen die Eier hat, die Mannschaft jetzt auch nach wie vor ein bisschen defensiver spielen zu lassen, weil ich glaube, dass es der Mannschaft gut tun würde, auch wenn das dann kein Dortmund-Style wäre, sich mal ein bisschen zurückzunehmen. Aber wenn wir mal rübergucken zu unseren königsblauen Konkurrenten in der Nachbarschaft, die spielen eine sehr erfolgreiche Saison und das nicht, indem sie Hurra-Fußball spielen, sondern echt eher sehr bedächtigen, eher so Zerstörer-Fußball, so ein Hauch von Huub Stevens, die Null muss stehen, ist jetzt nicht berühmt, aber ich glaube, die Schalker freuen sich alle über die Punkte und ich würde mich auch über eine sehr erfolgreiche Rückrunde freuen. Ja, Schalke, die haben wir ja leider im Pokal irgendwie gezogen. Auswärts natürlich immer so eine Sache. Ja, ist undankbar. Ist undankbar, aber das thematisiere ich dann in den nächsten Wochen nochmal, wenn wieder Pokal ist sozusagen. Aber ganz konkret sportlich gesehen auf den Samstag, was erwartest du denn für ein Spiel? Wolfsburg gegen oder Dortmund gegen Wolfsburg, gerade auch so in die Richtung, kann sich der VfL mal Hoffnung machen, dass es, nachdem es nur auf die Hose gegeben hat, die letzten Spiele, ob mit 80.000 oder ohne Südtribüne, da war ja nicht viel zu holen. Die Frage ist, geht was am Sonntag? Genau, Sonntag, du hast am Anfang Samstag gesagt. Habe ich Samstag gesagt? Hörer, ja, natürlich ist es Sonntag 18. Du darfst deine Hörer nicht verwirren. Hier, ne? Nein, die wissen das eh besser als ich. Ich würde denen, die eine Karte haben, jetzt glaube ich auch nicht allzu viel Hoffnung machen, dass es ein Fußball-Leckerbissen wird. ich weiß jetzt, das meine ich jetzt nicht von Wolfsburger Seite her, sondern tatsächlich auch von Dortmunder Seite her. Ich könnte mir vorstellen, dass ich, auch wenn jetzt Leute dazukommen und so weiter, dass sich das alles noch nicht eingespielt hat. Also, dass das bestimmt nominell eine echt starke Mannschaft sein wird, die da am Sonntag dann auf dem Rasen steht. Aber ob die alle schon so richtig geil zusammenspielen werden, wage ich mal zu bezweifeln. Also ich stelle mir ein zerfahrenes Spiel vor, ein Spiel, in dem durchaus viel probiert wird, aber nicht alles gelingt und in dem auch nicht wahnsinnig viele Tore gefallen werden. Das heißt, und deswegen gibst du mir jetzt zum Schluss noch einen Tipp? Ich sage 1-0. Dortmund schießt hoffentlich ein frühes Tor und wird dann zwei Gänge rausnehmen und das, denke ich, einigermaßen verwalten. Ja, du wirst dabei sein, ich sehr wahrscheinlich auch. Und zwar wie immer auf deinem Plätzchen auf der Südtribüne. Das Jawohl. War Christoph Böckham, TV-Journalist und wie wir gehört haben, Experte für den BVB. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, danke auch. Ciao. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Und wo wir gerade beim Thema Eintrittskarten und Eintrittspreise sind, was kostet eine Eintrittskarte für Eintracht Braunschweig? Klar, Überwindung. Faninfos. Ja, und da sei besonders hingewiesen auf den Mittwoch, 17. Januar. Da geht es um 18 Uhr los mit der OFC-Versammlung, der zweiten Versammlung der offiziellen Fanclubs in der laufenden Saison, wie immer im Fansaal. Und ja, die Fanbeauftragten und natürlich auch ich freuen sich über rege Beteiligung. Auswärts Dortmund. Ja, der Kartenvorverkauf ist logischerweise beendet und die vom VfL Wolfsburg zum Stehplatzpreis angebotenen Tickets für den Block 56 sind ausverkauft. Fans, die eine Karte für den Block 55 erworben hatten, erhalten am Sonntag vor Ort ebenfalls ein Ticket für den Block 56. Inwieweit nicht verkaufte Sitzplätze für den Block 59 am Sonntag noch in der Tageskasse verkauft werden, wird am Freitag in den Auswärtsinformationen Dortmund auf deren Homepage bzw. auf der Homepage vom VfL Wolfsburg Fanbetreuung und über die VfL-App noch veröffentlicht. Ja, und dann gibt es da noch entsprechende Infos darüber. Ansonsten gibt es wie immer Fahrten von Fanfahrten Wolfsburg. Da kann man letztendlich noch mit hinfahren ab 12.30 Uhr an der Volkswagen Arena. Auswärts Hannover ist ja Sonntag, 28. Januar, ebenfalls um 18 Uhr. Da gibt es den Vorverkauf der Eintrittskarten noch bis 19. Januar. Da kann man entsprechend noch dann an den bekannten Stellen Tickets erwerben. Und ja, Fanfahrten Wolfsburg und auch die Schlemmerbrüder geben dort ein entsprechendes Auswärtsfahr- oder Mitfahrangebot per Bus. Und dann noch ein ziemlich interessantes Projekt, wie ich finde, nämlich digitaler Raum für Wolfsburg. Ihr kennt vielleicht die Markthalle, das ehemalige Hertie-Gebäude, also die Älteren unter euch werden sich da erinnern. Und ja, der VfL wird dort mit ja, der Stadt und VW so eine Art Begegnungszentrum realisieren zum Thema Digitalisierung, Jugendförderung etc. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte, die da entsteht. Und da erzähle ich demnächst auch noch ein bisschen mehr darüber. Da sind nämlich einige interessante Projekte am Laufen, die ja gerade auch die Fans des VfL sehr, sehr interessieren dürften. Ein Termin ist schon mal am 15. Januar, da ist nämlich der Start um 17 Uhr, da geht das los. Und am 1. Februar ist da eine FIFA-Challenge, besonders sehr interessant für die jungen Fans. Da kann man dann letztendlich in Zweierteams antreten und man bekommt dann auch ein Ticket fürs große Finale. Da läuft ja ein entsprechendes Turnier und auch ansonsten gibt es für die Teilnehmer attraktive Preise. Also behaltet das mal im Auge, diese Digitalisierungsgeschichte in der Markthalle oder überhaupt die Markthalle an sich. Da wird was entwickelt und das könnte ganz, ganz spannend und ganz, ganz cool werden. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Ausgabe des Wölferadios in 2018. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir holen ein paar Punkte, mindestens einen hoffentlich, in Dortmund am Sonntag. Wie immer möchte ich mich bedanken bei Sebastian und Wolfgang für die inhaltliche und Norman für die technische Unterstützung. Und ja, ansonsten sage ich das, was ich immer sage an dieser Stelle. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Volle Granate.